Hi, hier sind wir wieder mit der dritten Folge unseres Roman-Podcasts Die Klimakiller sind die Reichen. Wir, das sind Max Unsereiner und ich. Nur kurz, was bisher geschehen ist. In der ersten Folge hat Noah Kant bei einem AktivistInnentreffen Sarah Rebecca Bisanguanesa Schmidt kennengelernt. Sie ist schwarz, lesbisch und jüdisch, gibt's was Schöneres, während er weiß, hetero und der Adoptivsohn eines Turnschuhmilliardärs ist. In der zweiten Folge haben sie in einer ästhetisch befriedigenden Weise die Landebahn des Flughafens Altenrhein besetzt, um die Wirtschaftselite, die in ihren Privatjets zum Weltwirtschaftsforum in Davos anreiste, am Landen zu hindern. Wenn ihr es genauer wissen wollt, schaut auf unsere Homepage klimakiller.quick.info und hört euch die Folgen an. Am besten abonniert ihr auch gleich den Podcast und bitte liked und teilt diesen Reel, denn je mehr Leute diesen Podcast hören, umso mehr werden sich in den Kampf gegen die Klimakiller einreihen. Davon gehen wir jedenfalls aus. Um unsere Aktion vorzubereiten, hatten Sarah Rebecca Bisanguanesa und ich uns für 3 Tage in einer kleinen Pension eingemietet. Sie hatte die Reservierung gemacht und ein Doppelzimmer gebucht. Hätten wir nicht lieber 2 Einzelzimmer? Sei nicht kindisch, wir sind beide erwachsen. Ja, eben, sagte ich mit hängenden Schultern. Sie lachte nur. Die Pension war ziemlich weit weg vom Flughafen. Altenrhein ist ein Industriegebiet, das sich hauptsächlich rund um den Flughafen organisiert. Entlang der Piste will sowieso niemand wohnen und Ferien machen schon gar nicht. Daher wohnten wir im benachbarten Roschach neben dem Bodenseeufer. Da wir am Abend ankamen, war es schon zu spät, um auf Spätrupp zu gehen. Wir gingen ins Dorfwirtshaus zum Abendessen. Zum Glück hatten sie außer Schweinsbraten und Zürcher Geschnetzelten auch noch Pilzrisotto auf der Karte. Bei den Apfelkröchli fragten wir lieber nicht, ob sie mit Ei und Butter gemacht werden. Wir tranken italienischen Rotwein zum Risotto und hinterher noch einen Zirbenschnaps. Ich hatte schon wieder vergessen, dass ich keinen Alkohol trank. Während sie im Badezimmer gurgelte und pinkelte und furzte und duschte, saß ich in Shorts und T-Shirt auf dem Bettrand und war nervös. Unsinn, dachte ich mir. Es ist nicht anders, als wenn du mit einem hetero Mann das Zimmer teilen würdest. Ja, genau, antwortete ich mir. Es ist genau so, wie wenn ich mit einem hetero Mann das Zimmer teilen und auf ihn fliegen würde. Sarah Rebecca Bisanguanesa kam in einem weiten, dunkelrot und schwarz gestreiften Herrenpyjama aus dem Bad und schmiss sich aufs Bett. »Du bist dran.« Also gurgelte, pinkelte, furzte und duschte ich und zog dann wieder meine Shorts und mein T-Shirt an. Ein Pyjama besitze ich seit meiner Kindheit nicht mehr. Sie drehte das Zimmerlicht ab und das kleine Nachttischlämpchen an. »Was würdest du tun, wenn du Gott wärest?« »Irgendwas muss man ja sagen, wenn man zum ersten Mal mit jemandem ein Bett teilt.« Sie dachte eine Weile nach, dann sagte sie, »Nichts.« »Nichts? Wenn du allmächtig wirst? Wenn man alles machen kann, warum sollte man dann etwas machen? Es kommt doch alles aufs selbe raus. Ich könnte mit den Fingern schnippen und alle Menschen wären friedlich, würden miteinander teilen und zusammenarbeiten und mit dem auskommen, was mein kleiner, hübscher Planet ihnen zu geben hat. Aber ich würde es nicht tun. Wenn sie es nicht selber schaffen, die Affenärsche, dann sollen sie mich gern haben.« Es gibt eine alte jüdische Legende, hat mein Vater behauptet, nach der Gott noch eine zweite Welt hat, wo er experimentiert und probiert, so wie ein Schachspieler, der noch ein zweites Brett hat, auf dem er alternative Züge austestet. Auf der zweiten Welt besteht Hitler die Aufnahmeprüfung in die Akademie und wird ein erfolgreicher Maler. Winnetou segelt über den Atlantik und entdeckt Europa. Und Mozart erfindet Hip-Hop 300 Jahre früher. Manchmal bricht Gott ein Spiel ab, geht ein paar Züge zurück und probiert etwas anderes aus. Dann stehen die Leute da und fragen sich, wer eigentlich die Pyramiden gebaut hat und warum sie den Ersten Weltkrieg angefangen haben. Meine Mutter hat gesagt, dass mein Vater die Geschichte sicher nicht richtig verstanden hat. Die zweite Erde, wo Gott herumprobiert, das ist die, auf der wir leben. Sie lachte und sagte, »Darf ich zu dir kommen, kuscheln?« Das kam jetzt überraschend. Sie rutschte unter meine Decke und kuschelte sich an meine Seite. Ich habe noch eine andere Theorie. Die Welt ist eine Simulation in einem Supercomputer in der 5. Dimension. Aber nicht eine, mit der Wissenschaftler die Gesetze des Daseins erforschen. Sie ist ein Videospiel für pubertierende Teenager. Was ist eigentlich die grundlegende Natur des Menschen? Fragte Sarah Rebecca Bisanguanesa. Egoistisch oder altruistisch? Was sagt die Biologie dazu? Ach, Rousseau oder Hobbes? Ja, ist der Mensch von Natur aus gut und die Gesellschaft verdirbt ihn? Oder ist der Mensch von Natur aus böse und die Gesellschaft muss ihn zähmen? Naja, die Biologie kennt kein Gut und Böse. Also Nietzsche? Jenseits von? Nein. Als Naturwissenschaft würde die Biologie nicht fragen, ob Menschen gut oder böse sind. Sie würde eher fragen, was ist das für ein Lebewesen, das Begriffe wie gut und böse erfunden hat? Und was ist das für ein Lebewesen? Ein kompliziertes. Aber darf ich dir zuerst etwas über den Argusfasan erzählen? Ja, wenn du es spannend machen willst. Also, im Regenwald von Südostasien lebt der Argusfasan. Das Männchen ist 2 Meter lang, aber der eigentliche Vogel ist nur so 60 Zentimeter lang. Der Rest sind Schwanzfedern. Die sind so schwer, dass der Vogel fast nicht fliegen kann. Warum tut ihm die Evolution sowas an? Der Vogel wiegt etwas über 2 Kilo und fast ein Viertel davon sind die Schwanzfedern. Wie passt das zur natürlichen Auslese? Ohne diese Anhängsel sollte er doch besser vor Raubtieren fliehen können, länger leben und mehr Weibchen begatten. Es ist aber nicht die Umwelt, die dem Argusfasan-Männchen die langen Schwanzfedern angezüchtet hat. Es sind die Weibchen. Bei der Balz präsentiert der Hahn dem Weibchen seine Schwanzfedern. Er schlägt ein Rad so wie ein Pfau. Und die Hennen entscheiden sich für das Männchen mit den längsten und prächtigsten Federn. Sie finden das wahrscheinlich sexy. Glaube ich auch. Aber warum finden sie das sexy? Warum fallen sie auf Prunk und Protz herein? Warum sterben diese oberflächlichen Hennen, die nur aufs Äußere schauen, nicht aus? Offensichtlich haben Hennen, die diese Angeber sexy finden, mehr Nachwuchs als die, die Gefallen an bescheideneren Typen finden. Sonst könnten sie diese Vorliebe ja nicht vererben. Warum ist das so? Na, du wirst es mir sagen. Ein Hahn, der mit 140 cm langen Schwanzfedern überlebt, muss besonders kräftig sein. Muss besonders gut darin sein, Raubfeinde zu erkennen. Muss besonders gut im Abwehren von Krankheiten sein, muss besonders gut im Finden von Futter sein und so weiter. Sonst überlebt er gar nicht so lange, bis er ein Weibchen begatten kann. Wenn ein Weibchen also lange Schwanzfedern sexy findet, bekommt sie automatisch ein Männchen mit all diesen Fähigkeiten. Weibchen, die kurze Schwanzfedern sexy finden, bekommen oft weniger starke Männchen und ihr Nachwuchs wird nicht so gesund und kräftig sein, also wird sich die Vorliebe für lange Schwanzfedern durchsetzen. Verstehe. Und was sagt uns das jetzt über die Natur des Menschen? Warte, ich muss dir noch vom Laubenvogel erzählen. Eignet sich das als Gute-Nacht-Geschichte oder ist das auch wieder so eine Sex-Story? Nur Soft-Porno. Na schön. Und wie treibt es also der Laubenvogel? So wie andere Vögel auch. Interessant ist nur das Vorspiel. So ein Laubenvogel ist nicht größer als eine Amsel. Aber die Männchen bauen auf dem Boden riesige Nester, einen halben Meter hohe Kuppeln. Es sind aber gar keine Nester, weil niemand drin brütet. Sie haben nur den Zweck, die Weibchen zu beeindrucken. Die Weibchen haben es auch gern bunt und der Vogel trägt Schmetterlingsflügel und Blüten, Kronenkorken und Plastikabfälle und bunte Früchte zusammen und ordnet sie nach Farben um die Laube herum. Dann lockt ein Weibchenmann und präsentiert ihr sein Werk. Die Weibchen begutachten die Lauben und wenn sie davon gebührend beeindruckt sind, lassen sie sich begatten. Die Laube und der ganze Schmuck, das hat sonst keinen Zweck, das ist brotlose Kunst. Vom praktischen Gesichtspunkt aus pure Energieverschwendung. Aber ein Weibchen, das große Lauben sexy findet, bekommt ein kräftiges Männchen. Die Laube ist oft 100-mal so schwer wie der Vogel. Und sie kriegt ein Männchen mit einem guten Gehirn. Die Zweige zu verflechten ist ja auch nicht so einfach. Und sie bekommt ein Männchen mit guten Augen, einem guten Farbensinn und so weiter. Also hat sie gute Chancen, viele überlebensfähige Junge zu bekommen. Und sie vererbt ihr Ideal von Männlichkeit an ihre Töchter und den Drang anzugeben an ihre Söhne. Das Ganze nennt sich Theorie kostspieliger Signale. Das Weibchen muss ein Männchen mit guten Genen leicht erkennen können, ohne es lange zu beobachten. Und das Erkennungsmerkmal muss das Männchen wirklich etwas kosten. Wenn sich Männchen in der Balzzeit plötzlich bunt färben, sind sie für Räuber leichter zu erkennen. Ja, und die Weibchen kriegen Männchen, die überleben. Also, auf den Menschen übertragen heißt das, dass wir euch euer Macho-Gehabe angezüchtet haben? Das ist doch wieder so ein Macho-Ding. Was sollen wir machen? Die Frauen wollen uns so. Sarah Rebecca Bisanguanesas Ellbogen fühlte sich recht spitz an, wenn man ihn in die Rippen bekam. Das nennst du kuscheln? Beklagte ich mich. Es ist halt so. Experimente haben gezeigt, dass es die Mädchen sind, die sich die Jungs aussuchen. Außer in patriarchalen Familien und in der Tanzschule. Sie senden unterschwellige Signale. Trau dich nur, ich werde dich nicht abfahren lassen. Aber beim Menschen sind die Männchen nicht nur zum Begatten da. Sie helfen in der Regel auch, die Brut aufzuziehen. Darum konkurrieren die Weibchen auch um die Männchen und müssen um sie werben. Und wie ist das mit homosexuellen Weibchen, hm? Ja, die müssen sich auch gegenseitig beeindrucken. Auch mit Macho-Gehabe? Na, manche tun's doch, oder? Aber die Menschen haben eine ganze Menge Arten, ihre Energie zu verschwenden oder sich unnötig Gefahren auszusetzen. Nicht nur mit Lauben bauen und mit extra Gewicht fliegen. Sich vom Schamanen tätowieren lassen, sich Schmucknarben verpassen lassen, Bungee-Jumpen, singen, tanzen, sich prügeln, alten Damen über die Straße helfen, besoffen Auto fahren, sich um einen Fußball raufen, Symphonien schreiben, Fagott spielen, mit Bausteinen Türmchen bauen und sie umstoßen, durch die Sandburg von einem anderen Kind trampeln, Mercedes-Sterne abbrechen. Nach der Logik der natürlichen Auslese sollten wir uns ums Essen kümmern, um Schutz vor Gefahren und vom Wetter, unsere Kinder füttern bzw. welche machen und ansonsten Ruhe geben und unsere Kräfte sparen. Alles andere ist sexuelle Auslese. Also mir ist das Bedürfnis, Symphonien zu schreiben, nicht angeboren. Glaube ich dir. Das, was uns angeboren ist, ist viel allgemeiner. Es ist das Bedürfnis, etwas zu bewirken. Der Klassenbully freut sich, wenn sich die anderen vor ihm fürchten. Der Klassenclown freut sich, wenn er sie zum Lachen bringt. Könige rühmen sich mit den Städten, die sie gebaut haben, und mit den Städten, die sie zerstört haben. Die einen peitschen ihre Sklaven aus, die anderen helfen ihnen bei der Flucht. Die einen gehen nach Afrika, um Löwen abzuknallen, die anderen, um Leprakranken zu helfen. Aber sie alle befriedigen das gleiche Grundbedürfnis, so wie wir das Bedürfnis nach Essen mit Brot oder mit Reis oder mit getrüffelter Gänseleber befriedigen können. Und das hast du herausgefunden. Ach wo, so ein Genie bin ich nicht. Das mit den kostspieligen Signalen hat Amos Zahavi herausgefunden. Ich habe das nur in Verbindung gebracht mit etwas, was Erich Fromm herausgefunden hat. Warte, ich brauche meinen E-Book-Reader. Ich entkuschelte mich von Sarah Rebecca Bisanguanesa, stieg aus dem Bett und kramte in meinem Rucksack. Meine wichtigsten Bücher habe ich immer bei mir. Erich Fromm, 1973, Anatomie der menschlichen Destruktivität. Fromm war Psychotherapeut und Philosoph und ein großer Humanist, würde ich sagen. Der hat doch die Kunst des Liebens geschrieben, oder? Genau der, ja. Pass auf. Anscheinend empfindet der Mensch ein tiefes Bedürfnis, bis an die persönlichen, sozialen und natürlichen Grenzen seiner Existenz vorzudringen. Gleichsam von dem Wunsch getrieben, über den engen Lebensrahmen, in den er hineingezwungen ist, hinauszublicken. Dieser Impuls mag ebenso bei großen Entdeckungen wie bei großen Verbrechen eine wichtige Rolle spielen. Auch der Erwachsene hat das Bedürfnis, sich selbst zu beweisen, dass er fähig ist, eine Wirkung auszuüben. Es gibt mannigfache Möglichkeiten, sich dieses Gefühl zu verschaffen. Man kann im Säugling, der gestillt wird, einen Ausdruck der Befriedigung hervorrufen, im geliebten Menschen ein Lächeln, im Sexualpartner eine Reaktion. Man kann im Gesprächspartner Interesse wecken. Das Gleiche kann man durch materielle, intellektuelle oder künstlerische Arbeit erreichen. Aber man kann dasselbe Bedürfnis auch befriedigen, indem man über andere Macht gewinnt, indem man ihre Angst miterlebt, indem der Mörder die Todesangst auf dem Gesicht seines Opfers beobachtet, indem man ein Land erobert, indem man Menschen quält und einfach dadurch, dass man zerstört, was andere aufgebaut haben. Also als ich das erste Mal gelesen habe, hat's mich umgehauen. Von kostspieligen Signalen hat er noch keine Ahnung gehabt. Das Buch von Amos Zahavi ist erst 2 Jahre später erschienen. Und ich habe es großartig gefunden, dass die Biologie ihn offensichtlich bestätigt. Fromm hat das philosophisch begründet, mit der Conditio Humana, also dass wir die Endlichkeit des Lebens überwinden wollen. Die Biologie hat es materialistisch begründet. Das hat mich fasziniert. Aber vor allem habe ich plötzlich verstanden, was meinen Vater angetrieben hat, ein Schuhimperium aufzubauen. Dein Vater hat ein Schuhimperium aufgebaut? Mein Adoptivvater. Ich habe ihn immer eher als Adoptivgroßvater gesehen. Das, was ihn angetrieben hat, war seine Kreativität. Und das, was ihn zum Arschloch gemacht hat, war das System, in dem er seine Kreativität verwirklicht hat. Von dem musst du mir morgen erzählen. Jetzt ist Schlafenszeit, würde ich sagen. Sarah Rebecca Bisanguanesa gähnte laut und innig, drehte mir den Rücken zu und murmelte: Dein Erich Fromm war ein kluger Mann. Sie gähnte noch herzlicher und murmelte noch murmeliger: Und du bist natürlich auch einer. Gute Nacht. Schon halb schlafend tastete sie nach meinem linken Arm und legte ihn um ihre Schulter. Das war schön.